Seele. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1Live4 mit mir, Klaus 4, der ich ferienbedingt eine kleine Auszeit mir genommen habe, weshalb ich direkt zu Beginn der Sendung mich bedanken möchte bei zwei geschätzten Kollegen, die das hier zuletzt über die Bühne gebracht haben, jeweils sonntags ab 22 Uhr. Mike Litt, nämlich lieber Mike, und der ebenfalls liebe und geschätzte Hans Nieswand. So, dann will ich das hier jetzt mal wieder versuchen, über die Bühne zu schaukeln. Ich war mir selber offen gestanden auch ein wenig überdrüssig gewesen, von daher war der Break vielleicht wirklich ganz gut. Ich habe auf zahlreichen Festivals im jetzt inzwischen ja fast abgelaufenen Sommer dermaßen viel geschrien, gerufen, Bekannte getroffen, dass ich hier fast ständig in den letzten Wochen, wo ich hier gewesen war, die Stimme verloren hatte, fürchterlich. Jetzt, ihr merkt vielleicht, es geht wieder so halbwegs. Und ich muss allerdings einschränkend sagen, bevor ich dann hier jetzt auch wirklich loslege, es ist heute so eine Art Baustellensendung. Ich habe lange nicht in alle Platten, CDs, Musiken hineinhören können, von denen ich dachte, die wären vielleicht angebracht in dieser Sendung gespielt zu werden. Also vielfach konnte ich immer nur so ganz kurz mal hier, mal da, um mir zumindest halbwegs grob einen Überblick zu verschaffen. So, jetzt ist der Satz auch langsam zu Ende und wir können starten mit dem London Producer Missing. lieblichen Titel hier. Habe ich vor Wochen bereits gespielt. Passte mir hier gut in den Kram. Stammt von Zed Bias, Lucid Dreams. Zed wird unterstützt von dem Brooklyn-New Yorker Produzenten Faulty DL, von dem ich nicht ausschließe, dass er innerhalb der heutigen Sendung ein, vielleicht sogar zweimal eine weitere Rolle spielen wird. Der Titel Lucid Dreams findet sich auf einer Label-Compilation des britischen Labels True Thoughts. Die ist, wie gesagt, vor 2 Monaten etwa erschienen. Wunderbar vielfältig, stilistisch eben auch mit dieser Garage-Perle versehen. Shapes Rectangles, so heißt diese Compilation. Wisst ihr, auf wen bzw. wessen Album ich so richtig neugierig war? Es ist jetzt erschienen, das des Londoner Trios Dark Sky. Imagine heißt es. Und daraus spiele ich hier mal einen Titel. Dark Sky. This is who could have had it all. Send away. Live hier. Musik von Bear in Heaven, gleich ein, zwei Sätze mehr zu denen, ebenso wie zu Ashray Fax, die wir davor gehört haben. Diesen Titel möchte ich noch anfügen. Marcus Intellex alias Trevino. Wenn ich eben diesen Mann mit doppeltem Namen gewissermaßen vorgestellt habe, dann deshalb, weil niemand den Übergang von Breakbeats hin zu Straighten Beats so souverän und so großartig in den letzten Jahren hinbekommen hat, wie eben Marcus Intellex aus dem Manchester-Raum Nordengland, der sich, seit er warme, diepe House-Techno-Nummern produziert, Trevino nennt und jetzt auf seinem eigenen Label, das er ganz frisch ins Leben gerufen hat, Birdie heißt das, eine 4-Track-EP veröffentlicht, aus der ich hier gerade einen Titel gespielt habe. Ich habe keinen Titel für diese EP entdecken können. Birdie 01 oder 01, so ist sie angegeben. Ich lasse den Namen einfach mal so stehen. Davor habe ich eine New Yorker Band gespielt, die ich sehr schätze, wenngleich ich ihre Alben, so viele gibt es nicht, eher selten oder sporadisch mal in die Hand bekomme. Bear in Heaven sind eine Gruppe, die sich vor großen Gesten, vor kosmischen Sounds nicht scheut, die gleichwohl einen sehr experimentellen Rock spielen können, der dann schon mal sehr geerdet ist mit kräftigen, nach vorne marschierenden Drums. Psychedelic wäre ein weiteres Stichwort, um die recht zahlreichen Möglichkeiten dieser Band zumindest ansatzweise, versuchsweise zu beschreiben. Das neue Album, ich habe es auch nur überfliegen können, gefällt mir ausgesprochen gut bis hierhin. Time is over, one day old, so heißt es. Und nicht verschweigen will ich, was ich davor spielte. Ein Duo, ebenfalls aus den USA, aus North Carolina, Ashray Fex nennen die beiden sich, die mit sehr chilligen Dream-Pop-artigen Klängen auf diesem Album Never Really Been Into It daherkommen. Man könnte auch sagen New Goth, so ein bisschen Gothic-Einflüsse. Der Titel, den ich gespielt habe, war den Cocteau Twins aus den 80er Jahren gewissermaßen wie aus dem Gesicht geschnitten. Und das ist letztlich auch die Handschrift des dazugehörigen Labels. Das kommt aus New York, heißt Mexican Summer und hat innerhalb der letzten 3-4 Jahre, wo es bei uns so zunehmend populärer geworden ist, eine ganze Reihe von Artists an die Öffentlichkeit gebracht, die mit solchen oder zumindest ähnlichen Sounds dem Ganzen so etwas sehr Familiäres, einen familiären Sound, den Mexican Summer Sound eben geben. Ashray Fex. Was ich an Dark Sky, die hatten wir davor gehört, so schätze, das ist, wie sie frömmelnd und sehr reduziert oft ihre Tracks beginnen, dann kommt aber die Bassdrum und so nach und nach bekommen die Tracks eine Weite, einen Horizont, ein Schillern und werden auf großartige Weise tanzbar. Eine Gruppe, ein Trio, die spürbar auch in der Bassmusik verwurzelt ist und daraus so wunderbare Elektro-Pop, Techno-House-Perlen im gediegenen Tempo schafft auf diesem Album Imagine, auf dem als Gastsängerin die ehemalige Portico Quartet-Sängerin Cornelia des Öfteren zu hören ist, eben so wie, ich hab's mir irgendwo, der Grey Reverend, genau. Vielleicht hören wir Dark Sky noch im Laufe des heutigen Abends. Zunächst aber möchte ich weitermachen mit einem Produzenten namens Outbox, Feel Your Love. Und füge hinzu, ich kann hier so seitlich immer das Spiel zwischen Deutschland und Schottland verfolgen, dass die Schotten zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hatten nach einem blitzsauberen Konter. Müller war es dann letztlich, der wiederum für klare Verhältnisse sorgte und das 2:1 besorgte. We'll be right back. das Ganze hier aus einer EP mit dem Titel Summer Riot 3, also sommerlicher Aufruhr, dritte Folge. 4 Tracks auf dieser EP, alle sehr schön Spätsommer, Late Summerhaft. Und einer der 4 von Outbox, den haben wir gerade gehört, Feel Your Love. An diesem Wochenende ist das Debütalbum der Amerikanerin Gillian Banks erschienen. Bevor ich das hier ins Spiel bringe, geht es hier zunächst weiter mit einem Mann aus Brighton, Alex Banks. 1Live 4. Bei den gegenwärtig niedrigen Zinsen werden sich viele vielleicht mit dem Gedanken tragen, sich in allernächster Zeit eine Villa anzuschaffen. Nach dem Motto, wo eine Villa ist, ist auch ein Weg. Wenn ihr auf diesem Weg hin zur Villa seid, vergesst bitte nicht, an die Eröffnungsparty und die entsprechende Musik zu denken. Die sollte schön easy, slow sein, damit euch die Gäste nicht schon am ersten Tag die Villa kurz und klein schlagen. Slow Dancing, also die hier sind gut. Die Satin Jackets, ein deutsches Duo mit Musik aus der Foreign Affair EP. Ein englischer Agent hat mir das zugeschickt. Das Label Eskimo kommt aus Belgien, aber die Satin Jackets, von denen ich zuvor noch nie hörte, wie gesagt, ein deutsches Duo. Alex Banks aus Brighton ist großartig, hat im Mai bereits ein Album veröffentlicht, Illuminate, das komplett an mir vorbeigegangen ist. Entdeckt habe ich es durch die aktuelle Auskopplung, die ich eben auch spielte, die so einen leichten Italo-Western-Touch hatte. Morricone-mäßig, A Matter of Time heißt der Titel, den ich gespielt habe. Die Stimme geht an Elisabeth Bernholz von dem eben gehörten Titel. Ich will meine eingangs der Sendung gewählte Formulierung von der Baustelle, die Sendung als Baustelle, hier nicht überstrapazieren. Aber ich habe eine Menge Musik gehört, ohne jetzt im ersten Moment immer darauf zu achten, wann die überhaupt rauskommt. Es ist ja durchaus mal üblich, dass wir Journalisten Musiken schon mal vorab zugespielt bekommen. Das ist mir dann passiert bei Erlend Oje, dem Norweger mit Sitz in Berlin, der sein Whitest Boy Live Kapitel abgeschlossen hat. Kings of Convenience ist eine weitere Band, die er auf dem Kerbholz hat, nur um die auch einmal zu erwähnen, damals noch von Norwegen aus, eine Gruppe, die diese damalige Bewegung Quiet is the New Loud, also Ruhe ist das neue Laut, mit ins Leben gerufen hat, unfreiwillig natürlich. Erlend Oje veröffentlicht im Oktober ein Soloalbum, Legao heißt das, aus dem ich eben einen Titel gespielt habe, den ich so zauberhaft finde und bei dessen Hören ich mir nach wie vor, nachdem ich ihn jetzt schon mehrfach mir gegeben habe, mir wünsche, dass Erlend Oje irgendwann vielleicht mal zusammen mit Hermann Düne auf Tournee geht oder vielleicht sogar gemeinsam ins Studio. Irgendwie kam mir der Gedanke. Ich möchte Disco-Funk spielen, Made in Japan. Diese schon über 20 Jahre existierende Gruppe Buffalo Daughter, ein Trio, wird nicht müde, klingt immer noch unheimlich frisch und hat schon im Juli ein Album veröffentlicht, das ich nicht überschlagen möchte. Das heißt Konjakschon und ist so etwas wie eine Zusammensetzung aus Connection, also Verbindung, Connection haben. Und dann gibt es fast gleichlautend einen japanischen Kuchen, der so ähnlich ausgesprochen wird und das zusammengefasst. Konjakschon. Hier sind Buffalo Daughter mit Wee Wee. fish gonna shoot out the ears like diamonds. We are the miners of another generation. We'll scrape dry with no choice but be creative. Hey, everybody's sick and tired of waiting. Trophies on the mantles of the digital prophets. The internet is bigger than Jesus and John Lennon, and nobody wants to know where we're headed. We are the miners of another generation. Ill scrape dry with no choice but be creative. Everybody's sick and tired of waiting. Couldn't get any harder. Dass eine eher im Garage-Rock verhaftete Band urplötzlich auch mal eher Soul-Discoiden Boden betreten kann, haben in der Vergangenheit insbesondere die Dirt Bombs aus den USA nachhaltig bewiesen. Die Growlers, The Growlers aus den USA, tun's ihnen nach mit dem Titeltrack ihres neuen Albums Chinese Fountain, das ich hier gerade gespielt habe. The Hugh and McLean gibt ein neues Album In a Dream. Pushes me into the sea. 1Live4, an dieser Stelle möchte ich einen ganz kleinen Break machen. Also einige Worte loswerden, bevor wir dann hier wieder in eine umfangreiche oder auf eine umfangreiche musikalische Reise gehen. Das kann ich schon vorwegnehmen. Wir haben gerade The Hugh and McLean aus den USA gehört. In a Dream ist das neue Album. Ja, wie sollte man jetzt sagen? Im Plural kann man nicht weitermachen, denn hinter dem Ganzen steckt ein Mann namens John McLean, dessen Geschichte zumindest in dürren wenigen Worten zu erzählen immer mal wieder interessant sein könnte. Der Mann war vor vielen Jahren Musiker, nach meiner Erinnerung Gitarrist einer Indie-Band, Six Finger Satellite, die einen ziemlich guten Ruf hatten, aber irgendwann war dieses Thema gegessen und er wollte eigentlich gar keine Musik mehr machen, driftete zwischenzeitlich auch in einen bürgerlichen Beruf. Er war Englischlehrer und traf dann durch die berühmten Zufälle bedingt James Murphy vom New Yorker DFA-Label und der ermunterte ihn, hör mal, mach doch mal wieder was, du bist doch da im Studio, zumindest so nebenbei immer zugange, das klingt doch gut. Und so entstand eine Zusammenarbeit, die bis heute währt, zwischen dem DFA-Label und eben John McLean, der sich in der Folgezeit The Hugh and McLean nannte. Und einen nicht unerheblichen Anteil daran hat, dass dieses DFA-Label gewissermaßen auf sehr einzigartige und richtig gute Art und Weise alte Hausmusik, New Wave mit neueren Technologien paarte zu einer Form oder zusammenfasste zu einer Form von, nennen wir es im Moment, New Wave Punk Disco. Dieses musikalische Feld ist jetzt nicht mehr frisch, nicht mehr neu, aber ich muss einfach mal sagen, dieses Album ist klasse. Das ist nicht so ein Ja-Aber-Album der Marke Hercules and Love Affair, selbe Label, sondern hier kann man wirklich jeden Track unterstreichen. Sehr straight nach vorne produziert, die Balance stimmt, die Dramaturgie der Tracks und die gute Nancy Wang, die hier etlichen Tracks ihre Stimme gibt, macht das so abgefuckt cool, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Sie ist ja eine Hausnummer, leiht vielen Produktionen ihre Stimme, hat hier aber einfach einen super Job gemacht. Ich finde dieses Album so stark, ich bin der Neugier halber mal auf die berühmte und weniger berüchtigte Seite Pitchfork gegangen, um zu schauen, wie die bewertet haben. Und da bekommt das Album auch, wenn ich es richtig behalten habe, stolze 7,5 Punkte, was für Pitchfork-Verhältnisse auch ziemlich viel ist. Nun will ich hier Pitchfork nicht zur Bibel verklären, aber die sind hinsichtlich ihrer Meinungsbildung schon, das muss ich hier nicht groß ausführen, amtlich. Gut, The Hugh and McLean. Machen wir jetzt weiter mit Flying Lotus. Am 2. Oktober erscheint das neue Album des amerikanischen Beatmachers Flying Lotus. Your Date heißt es, du bist tot. Ein vielleicht etwas merkwürdig anmutender Titel. Ich habe versucht, den für mich irgendwie herzuleiten. Und er könnte, das ist aber jetzt reine Spekulation, das Ende eines Spiels bedeuten, an dem Kinder sagen, du bist raus oder wahlweise auch, du bist tot. Ich bin aber nicht sicher, ob das gemeint ist und wenn es so gemeint ist, was die tiefere Bedeutung des Ganzen ist. Dieser Flying Lotus ist für mich ganz persönlich so etwas wie der Guru einer Szene, die man seit vielen Jahren als Beatmaker, als Beatmacher eben bezeichnet, die mit oft sehr abstrakten Soundskulpturen daherkommen und die Beats sind oft nur phasenweise überhaupt so etwas wie die Architektur oder das Skelett des Ganzen. Oft driftet das auch in alle nur denkbaren Richtungen, wird aufgelöst und unterliegt zahlreichen Fliehkräften, was diese Szene macht. Flying Lotus ist da vielleicht so etwas wie ein Vordenker, der auch schon in der Vergangenheit immer so eine gewisse Ambition in Richtung Jazz hatte, die ich auf diesem Album, ich habe es bereits komplett gehört, als ausgesprochen massiv empfinde. Mehr als einmal ist mir das 70er Jahre Mahavishnu Orchestra mit und um John McLaughlin in den Kopf gekommen. Es sind abenteuerliche, tollkühne Kompositionen, sehr verdichtet natürlich, also nicht so 12-Minuten-Pieces. Vorab gibt es einen Titel, der das vielleicht schon so ein bisschen andeutet, mit Kendrick Lamar, der die Raps hier besorgt. Der Titel heißt aus diesem Album Your Date Never Catch Me. Das ist die Vorab-Auskopplung gewissermaßen. Hier ist Flying Lotus. And I can sing song and I can unite with you that I love, you that I like. Look at my life and tell me I fight. This is that final destination. This is that fonts of information. This is that fonts of inspiration. This is that crack the installation. This is that quantum jumping, that fist pumping, that bomb detonation. Please don't bomb my nation. And bomb me flew away. And I got my control when I'm here. You gon' hate me when I'm gone. Ain't no blood pumping, no fear. I got hope inside of my bone. This is that life beyond your own life. This ain't physical for mankind. This is that out of body experience. No coincidence, you been dying. It's your death. Me now. beginning. Fuck that. Running on some bullshit in the beginning. Fuck that. Fuck that. Shit, shit, shit, shit, shit, shit, shit. ganz kurz zwischendurch, relativ zu Beginn der Sendung, habe ich einen Titel des britischen Produzenten Zed Bias zusammen mit dem Amerikaner Faulty DL gespielt. Jenen Faulty DL habe ich mit Musik aus seinem eigenen Album, immer noch aktuell, In the Wild heißt es, im Anschluss an Flying Lotus gespielt. Großartige Skulpturen darauf. Und hier im Hintergrund, das ist Digo, bekannt als eine Hälfte des Duos For Hero, mit einem neuen Track aus seiner Nuts EP, die auf einem Label namens Blueberry Records erschienen ist. Und das wiederum gehört Faulty DL. Slave words loose on the leaves. Messages been forged sealed. silent fall. We were so damn young to come this far. But we tied it down with a cold, cold heart, till we hear that sound. And follow the screams, every turn of the wheel. Screams like the turn of the wheel. Seems like you Wir sind hier bei 1Live4 und ich habe mir gerade die Freiheit herausgenommen, einen weiteren, einen insgesamt dann zweiten Titel aus dem neuen, insgesamt wohl zweiten, mir zumindest bekannten Album Imagine des London-Trios Dark Sky zu spielen. Dieses Album ist vor wenigen Tagen offiziell am 29. August erschienen und es gibt Gerüchte. Merkwürdigerweise ist es mir nicht gelungen, das wirklich absolut handfest zu machen, dass auch der Produzent Dee Bridge auf diesem Album als Sänger vertreten ist. Das wäre nicht das erste Mal, dass er auch stimmlich zum Zuge kommt. Aber keiner kann das wirklich bestätigen. Es geht um den Dark Sky Titel Rain Kissed, den achten auf dem Album, von dem es im Übrigen in einigen Wochen auch einen Remix geben wird von Trevino. Und in den entsprechenden Netzwerken wird aufgeregt gefragt, ist es wirklich Dee Bridge? Die fragliche Plattenfirma hat da so eine Andeutung gemacht, aber die auch nicht mit dem entsprechenden Punkt oder gar einem Ausrufezeichen versehen, sodass ich das also im Moment hier einfach mal stehen lasse. Der gerade gehörte Titel, den gibt es schon seit einiger Zeit vom Album. Er war vorab ausgekoppelt worden. Silent Fall heißt er und featured stimmlich Gray Reverend. Und wenn ich Dee Bridge sage, wir haben ihn zuvor gehört mit einem großartigen, sogenannten mit Amen Breaks behafteten Drum and Bass Titel, den er als Remix angefertigt hat für die niederländische britisch-niederländische Formation I Am Legion, hinter der die Drum and Bass Crew Noisia aus Groningen steckt und die Foreign Beggars. Die haben als I Am Legion ein komplettes Remix-Album veröffentlicht, vor einigen Wochen schon. Darauf auch der Titel Loose on the Leaves im Dee Bridge Remix, wie ich den gespielt habe. Hier kommt das amerikanische Duo Odessa, dessen Album In Return soeben jetzt erschienen ist. Memories That You Call featuring Moonsoon Siren ist der Titel, den ich spiele im Henry Crinkle Remix. We'll be right back. 1Live 4. Ganz kurz möchte ich nachtragen, ich hatte noch einen Titel gespielt, einen sehr überrissenen, so ein bisschen Richtung kaputt produzierten Track, der mir persönlich gut gefällt. Er stammt von dem Produzenten Airhead, der sich so im Freundeskreis von James Blake befindet, aufhält und seine Doppel-A-Seite, mit Doppel-A-Seite versehene 12er, so müsste ich es korrekterweise sagen, Oktober-Makando auf dem Hemlock Label veröffentlicht hat, auf dem auch James Blake Werke in der Vergangenheit erschienen sind. Vor 2 Stunden etwa ging das Länderspiel zwischen Deutschland und Schottland über die Bühne. 10.000 Schotten waren vor Ort. Lange nicht alle konnten Tickets für das Spiel bekommen. Ich hatte vorgestern Abend noch einige Schotten getroffen auf dem Musiksommer in Bochum. Sie sprachen davon, dass etwa 5.000 von ihnen rein könnten ins Dortmunder Stadion. Der Rest, der würde halt feiern, auf Plätzen gucken oder sich in Kneipen aufhalten. Sie waren so im Umkreis von 100 Kilometern, so schien es mir, um Dortmund verteilt. Die meisten von ihnen blieben, wie ich mir hatte sagen lassen, so 2-3 Tage. Man sah sie natürlich in Dortmund, in Bochum, selbst im altehrwürdigen Stadion des SC Preußen Münster sind heute Nachmittag, beziehungsweise gestern Nachmittag, 100 Schotten aufgetaucht, die offensichtlich die Schnauze, auf Deutsch gesagt, nicht voll bekommen konnten von German Football und da selbst bis runter in die dritte Liga gestiegen sind, um freilich einem Spiel beizuwohnen, das so schlecht nicht war, gegen Wiesbaden und das dann am Ende 3-2 endete. Warum ich das erzähle? Weil ich vor einigen Jahren das große Vergnügen hatte, in Stuttgart in einer S-Bahn vom Bahnhof zum dortigen Stadion rappelvoll mit Fans von Celtic Glasgow zu einem Spiel des VfB gegen den VfB Stuttgart anreisen zu dürfen. Das war vielleicht eine sangesfreudige Fahrt in dem hoffnungslos überfüllten Abteil, das werde ich nie vergessen. Und etwa in dem Zeitraum wurde mir eine CD zugesteckt mit Fußballliedern, die natürlich in Richtung Celtic Glasgow gemünzt waren, eingesungen von Fans von Celtic Glasgow. Und eigenartigerweise gibt es einen Fußballspieler, den die Schotten, insbesondere die Celtic-Fans, bis heute verehren, obwohl er gar kein Schotte ist. Er ist Schwede und in der damaligen Partie war er auch verletzt, was die zahlreichen Fans aber überhaupt nicht abhielt, insbesondere das Lied zu singen, das ich jetzt spielen möchte. Ein Lied nämlich über den schwedischen Fußballer Henrik Larsson, der einen Großteil seiner Karriere eben im schottischen Fußball, insbesondere bei Celtic Glasgow, eben zugebracht hat. Hier sind die Celtic Glasgow Fans mit Henrik Larsson. When Henrik came over from Sweden, when Henrik he crossed the North Sea, when Henrik he signed for the Celtic, what a signing he turned out to be. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik's the striker for me. Bjørn Jensen said, get me a striker, I'll only take one of the best. In Larsson we've sure got a winner, head and shoulders ahead of the rest. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me. He flies through the air when he headers, he's flashy when he's on the ball, his skill it bewilders defenders, but his hair it bewilders us all. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me. He said I'll tie knots in my barnet to make sure that I never go bald. I'll try to play great like wee Jinky and look good like wee Bertie all. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me. A buzzbomb he is as a player, he strikes when the time is just right. His goal-scoring answers our prayers. Oh, what a glorious sight. Henrik, oh Henrik, oh Henrik's the striker for me, for me. Henrik, oh Henrik, bird, smirty, birdie, smirty. Thank you. 1 Live 4. Ich hatte gespielt die Verbeugung gewissermaßen vor Henrik Larsen. Danach kam ein Duo aus Dänemark, das ich vor allen Dingen für seine unfassbare Faulheit schätze. Laid back nämlich. Aber diese Faulheit, so wenig zu tun, das aber so mit Überzeugungskraft, die driftet immer wieder ins Geniale. Das gilt auch für die neue 12er, die jetzt in wenigen Tagen erscheint. Die heißt so wie das Duo, Laid Back nämlich, und kommt unter anderem mit einer neuen Fassung des Titels Don't Step on the Grass daher, den ich gespielt habe. Und direkt dran, gerade verklungen gewissermaßen, ist der Kanadier Nicolas Krgavich, der jetzt im Laufe dieser Woche, am Ende der Woche, so muss es korrekt heißen, sein Album On Sunset veröffentlichen wird. Mit sehr pfleglichen Songs, die so Soul, Jazz, Pop, Outfit haben, hier und da so ein bisschen an die glorreichen Prefab Sprout erinnern. Und dieser Mann, Nicolas Krgavich, der wird Ende November zu Gast sein auf einem Festival in Köln, dem Weekendfest, das über 3 Tage geht und das sich zum insgesamt 4. Mal auszeichnet durch Leidenschaft seitens der Macher, Mut zur bedingungslosen Nische und eben auch einem Händchen für Namen, die in näherer oder vielleicht sogar auch weiterer Zukunft dann eine größere Rolle sicherlich spielen werden. Das Weekendfest, 3 Tage lang. Seit wenigen Tagen ist das Programm auf den entsprechenden Seiten einsehbar. Nicolas Krgavich, den ich gerade gespielt habe, wird auf jeden Fall mit dazu zählen. Hier kommt ein Mann namens Steve Gunn. Wir sind hier bei 1Live4 und ich bin weit davon entfernt, hier irgendwie einen Missionar geben zu wollen in der Richtung früher war alles besser oder irgendwie solche abgestandenen Kamellen. Das könnte man fast glauben, wenn man hier die letzten Minuten gehört hat. Aber ich versichere, wir haben ausschließlich Neuerscheinungen gehört und ich habe nicht einen finsteren Stein der Vergangenheit dafür heben müssen. Zäumen wir das Pferd einfach mal so von hinten nach vorne auf. Gerade gehört eine Gruppe, die sich auf dem Cover ihres neuen Albums auf einem Hügel, wenn ich das so richtig deute, zeigt. Alle vier tragen sehr lange Haare, hocken im Gras, den Blick zumindest teilweise nach oben in den Himmel gewandt. Das Foto ist so ein bisschen bearbeitet in Richtung Abendröte. Sieht super aus und auch der Bandname taugt: The Flying Eyes. Die fliegenden Augen. Das Album dieser vier Musiker trägt den Titel Leave It All Behind Sessions und ist auf einem Berliner Label erschienen, dessen Kopf mein Freund ist. Wir kennen und schätzen uns seit vielen Jahren. Arne heißt er und ich habe ihm eigens für dieses Album wirklich geschrieben, Arne, es ist großartig, dass du von deinem Noise Rock jetzt mal so ein ganz klein bisschen weggegangen bist und hier eine Psychedelic Blues Rock Band veröffentlichst, die also zumindest meinen Geschmack in voller Höhe trifft und die zudem mit fortwährendem Einsatz oder häufigem Einsatz dieses Harmoniums so einen völlig eigenartigen, entrückten Sound schafft. The Flying Eyes, die habe ich gerade gespielt. Davor eine Band aus Schweden, deren Album im Jahr 2012 für mich das beste Psychedelic-Rock-Album war, auch wenn ich den Titel jetzt nicht mehr in Erinnerung habe. Die Band sehr wohl, die jetzt in wenigen Tagen ihr kommendes Album namens Commune veröffentlichen wird. Und diese schwedische Band hört auf den Namen Goat, wie Ziege. Zeigt einmal mehr, dass entrückte Sounds schon mal gut sind, wenn man das macht. Aber es kann auch nie schaden, um die eigene Band herum so geheimnisvolle Legenden zu spinnen, wie diese Typen, die aktuell in Göteborg in Schweden leben, das tun. Sie reklamieren für sich, aus dem kleinen schwedischen Ort Korpi Lombolo zu kommen. Und ihre Band existiere im Grunde schon seit 40 Jahren. Seit damals gegründet worden, habe etliche Besetzungswechsel gehabt. Und das sei so die Idee, die Philosophie hinter der Gruppe, dass die bis heute eben als Ziege, als Goat existiert. Und überhaupt habe damals in Korpi Lombolo eine Hexe gelebt und alle Menschen ärztlich versorgt. Und deshalb sei bis heute noch so ein gewisser Voodoo-Zauber mit diesem Ort verhaftet. Könnte man fast glauben, wenn man die Musik von Goat hört, die so entrückt ist, so perkussiv mit asiatischen Sounds daherkommt und ohne Ende zu sein scheint, so als gäbe es kein Morgen. Commune, das neue Album von Goat. Und davor habe ich Steve Gunn gespielt, einen Singer-Songwriter, einen Liedermacher, der einfach nur wunderbar ist. Sein Album Way Out Weather erscheint in 3-4 Wochen. Steve Gunn war früher mal ein Musiker der Violators, also Seite an Seite mit Kurt Weil, hat aber in den letzten Jahren eine Reihe von Soloalben veröffentlicht, die, wie ich zu meiner Schande gestehen muss, allesamt an mir vorbeigegangen sind, so dass ich ihn, Steve Gunn, der sich auch in sehr repetitiven Mustern ergeht, der Anleihen macht bei der Highlife, der afrikanischen Highlife-Musik, das war vielleicht im Titel eben zu hören, so lerne ich ihn kennen mit diesem Album Way Out Weather. So viel mal zu den gerade gehörten Tracks. Hier kommt die Amerikanerin Jillian Banks. Finally saw this.

1 Live 4. Ich genüge hier nicht der Chronistenpflicht, wenn ich gerade zwei Titel aus einem Album gespielt habe, das im Grunde schon seit circa einem Jahr thematisiert wird, hochstilisiert wird, um dass es einen grenzenlosen Hype im Vorfeld gegeben hat, so dass man fürchten musste, die Sache kann im Grunde nur scheitern. Die Rede ist von Goddess, dem Debütalbum der Amerikanerin Jillian Banks, die sich kurz und ergreifend Banks nennt und die als 15-Jährige begonnen hat, Lieder zu schreiben am Klavier, relativ kontaktarm aufgewachsen ist, ihre Befindlichkeiten, in die zum Beispiel auch die Trennung ihrer Eltern hineinspielte, in Musik gegossen hat. Und man kommt nicht umhin, sich das möglicherweise so vorzustellen, dass sie am Anfang gar nicht wusste, an wen sie denn diese Lieder, und es sind Lieder, an wen sie die denn überhaupt adressieren sollte oder wollte. Denn wenn sie das Fenster öffnete, im übertragenen Sinne, dann war da niemand im San Fernando Valley. Und so ist es gekommen, dass ihre Lieder aus sich selbst heraus von niemandem durch Feedback in irgendeiner Art und Weise verwässert werden konnten. Und die Nachwirkungen dessen hört man diesem Album an, das wie aus einem Guss ist. Das muss man wirklich so sagen. Molltriefende Akkordreihen und trotzdem kein Album, das einen irgendwie so runterziehen würde. Dafür gibt es viel zu viele auch kompositorische und natürlich auch produktionstechnische Tricks, dass Stücke so ein bestimmtes im Tempo mal leicht angezogen werden oder so ganz bestimmte Breaks, das ist unheimlich geschickt und auch das Tracklisting ist wunderbar, wie so eine Stundenuhr hört man so bestimmte Einflüsse, Aaliyah, Kate Bush, einiges mehr. Das gibt sich wunderbar die Hand. Ich finde, es ist ein ganz großartiges Album, obwohl ich für mich so befürchtet hatte, hoffnungslos enttäuscht zu werden, denn immerhin 8 der insgesamt 14 Titel auf diesem Album sind zuvor schon auf den diversen EPs veröffentlicht worden. Normalerweise ein Grund, so ein bisschen mit abwerfender Handbewegung zu sagen, ach ja, kennen wir schon alles. Aber nein, dieses Album ist in sich unfassbar stimmig. Goddess Banks. So, jetzt muss ich mal auf die Uhr schauen. Wir haben noch 6 Minuten. Das reicht zumindest noch für dieses Duo Electric Youth. möchte mich bei dieser Gelegenheit in aller Kürze bei euch für eure Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche euch eine angenehme, friedliche Woche. Würde mich freuen, wenn wir uns am nächsten Sonntag hier wieder hören könnten. Mein Name ist Klaus Vier. Electric Youth, Musik aus dem neuen Album Inner World. So, damit bin ich raus. Alles Liebe, alles Gute. Ciao.